Erster Jesus kam vom Jordan zurück. Er war voll vom Heiligen Geist. Der Geist führte ihn in die Wüste. Zweiter, dort war er 40 Tage. Der Teufel versuchte ihn. Jesus aß in dieser Zeit nichts. Danach hatte er großen Hunger. Dritter, der Teufel sagte zu Jesus, wenn du Gottes Sohn bist, dann sag zu diesem Stein, werde Brot. Vierter, Jesus antwortete ihm, in der Schrift steht, ein Mensch lebt nicht nur von Brot. Fünfter, der Teufel führte Jesus auf einen Berg. Er zeigte ihm alle Länder der Welt. Das geschah sehr schnell. Sechster, der Teufel sagte zu ihm, ich gebe dir alle Macht und allen Ruhm. Ich habe diese Macht bekommen. Ich gebe sie, wem ich will. Siebter, wenn du mich anbetest, gehört dir alles. Achter, Jesus antwortete ihm, in der Schrift steht, du sollst Gott, deinen Herrn, anbeten. Du sollst nur ihm dienen. Neunter, der Teufel führte Jesus nach Jerusalem. Er stellte ihn auf das Dach des Tempels. Er sagte, wenn du Gottes Sohn bist, spring von hier herunter. Zehnter, denn es steht geschrieben, Gott wird seinen Engeln sagen, dass sie dich schützen sollen. Elfter, sie werden dich tragen. Dann stößt du deinen Fuß nicht an einen Stein. Zwölfter, Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben, du sollst Gott, deinen Herrn, nicht prüfen. Dreizehnter, der Teufel hatte Jesus auf jede Weise versucht. Dann ging er von ihm weg. Er wartete auf eine andere Zeit. Vierzehnter, Jesus ging mit der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa. Die Leute in der ganzen Gegend sprachen über ihn. Fünfzehnter, er lehrte in den Synagogen. Alle Leute lobten ihn. Sechzehnter, Jesus kam nach Nazareth. Dort war er aufgewachsen. Am Sabbat ging er wie immer in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift zu lesen. Siebzehnter Mann gab ihm das Buch des Propheten Jesaja. Er rollte das Buch auf. Er fand eine Stelle, wo geschrieben stand, Achtzehnter, der Geist des Herrn ist auf mir. Er hat mich gesalbt. Ich soll den Armen die gute Nachricht bringen. Er hat mich gesandt. Ich soll Gefangenen sagen, dass sie frei sind. Ich soll Blinden sagen, dass sie sehen werden. Ich soll Unterdrückte befreien. Neunzehnter, ich soll das gute Jahr des Herrn verkünden. Zwanzigster, Jesus rollte das Buch zusammen. Er gab es dem Diener. Dann setzte er sich. Alle Leute in der Synagoge sahen ihn an. Einundzwanzigster, er begann zu ihnen zu sprechen, heute ist dieses Wort der Schrift wahr geworden. Ihr habt es gehört. Zweiundzwanzigster, alle sprachen gut über ihn. Sie staunten über seine schönen Worte. Sie sagten, ist das nicht der Sohn von Josef? 23. Jesus sagte zu ihnen, ihr werdet sicher sagen, Arzt, heile dich selbst. Wir haben gehört, was du in Kapernaum getan hast. Mach das auch hier in deiner Heimatstadt. 24. Er sagte, ich sage euch die Wahrheit, ein Prophet ist in seiner Heimatstadt nicht beliebt. 25. Ich sage euch die Wahrheit, in der Zeit von Elia gab es viele Witwen in Israel. Der Himmel gab 3 Jahre und 6 Monate keinen Regen. Eine große Hungersnot kam über das ganze Land. 26. Aber Elia wurde zu keiner dieser Witwen geschickt. Er ging nur zu einer Witwe nach Sarepta im Land Sidon. 27. In der Zeit von Elisha gab es viele Aussätzige in Israel. Keiner von ihnen wurde geheilt. Nur Neeman aus Syrien wurde geheilt. 28. Alle Leute in der Synagoge wurden wütend, als sie das hörten. 29. Sie standen auf und trieben ihn aus der Stadt. Sie brachten ihn an den Rand eines Berges. Ihre Stadt war auf diesem Berg gebaut. Sie wollten ihn hinunterwerfen. 30. Aber Jesus ging mitten durch sie hindurch und ging weg. 31. Er kam nach Kapernaum, einer Stadt in Galiläa. Dort lehrte er am Sabbat. 32. Die Leute waren erstaunt über seine Lehre. Seine Worte hatten große Kraft. 33. In der Synagoge war ein Mann. Er hatte einen bösen Geist. Der Mann schrie laut. 34. Der Geist sagte, Was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns zu zerstören? Ich weiß, wer du bist der Heilige Gottes. 35. Jesus befahl dem Geist, sei still und verlass den Mann. Der Dämon warf den Mann zu Boden. Dann verließ er den Mann. Der Mann bekam keinen Schaden. 36. Alle Leute waren sehr erstaunt. Sie sprachen miteinander und sagten, was für ein Wort ist das? Er befiehlt den bösen Geistern mit Macht. Und sie gehen weg. 37. Die Nachricht über Jesus verbreitete sich in der ganzen Gegend. 38. Jesus ging aus der Synagoge. Er ging in das Haus von Simon. Simons Schwiegermutter hatte hohes Fieber. Die Leute baten Jesus um Hilfe für sie. 39. Jesus trat zu ihr. Er beugte sich über sie. Er befahl dem Fieber, zu gehen. Das Fieber verließ sie. Sofort stand sie auf und diente ihnen. 40. Als die Sonne unterging, brachten die Leute ihre Kranken zu Jesus. Sie hatten viele verschiedene Krankheiten. Jesus legte jedem Einzelnen die Hände auf. Er heilte sie alle. 41. Auch Dämonen fuhren aus vielen Menschen aus. Sie riefen, du bist der Sohn Gottes. Jesus befahl ihnen, still zu sein. Er erlaubte ihnen nicht zu sagen, dass sie wussten, dass er der Christus ist. 42. Am nächsten Morgen ging Jesus an einen einsamen Ort. Die Menschen suchten ihn. Sie kamen zu ihm. Sie wollten ihn festhalten, damit er nicht wegging. 43. Aber Jesus sagte zu ihnen, ich muss auch in anderen Städten die gute Nachricht von Gottes Reich bringen. Dafür bin ich gesandt worden. 44. Und er predigte in den Synagogen in Galiläa.